Wir begrüßen euch heute hier von Street Roots. In circa 3 Wochen finden die Präsidentschaftswahlen im Iran statt. Seit der sogenannten Öffnung gegenüber dem Westen ist der Iran lukrativer Markt für transnationale und internationale Unternehmen. Neoliberale Politik wird mehr denn je durchgesetzt. Um Investitionen zu erleichtern, wurde das Arbeitsrecht reformiert. Zeitarbeitsfirmen, die seit Rafsanjanis Präsidentschaft wie Pilze aus dem Boden schießen, erhalten seit Rouhanis Sieg in der letzten Präsidentschaftswahl alle offiziellen Aufträge. Es werden kaum noch langfristige Verträge an Arbeiterinnen vergeben. Zurzeit werden Pläne zur Privatisierung des Gesundheitswesens realisiert. Die Wahlen im Iran sind seit Jahren zum Schauplatz des Systems geworden. Sie legitimieren die Diktatur und verleihen eine demokratische Maske. Die sogenannte moderate Regierung Rouhanis nutzt diesen Schauplatz, um sich als demokratisch-progressive Kraft zu verkaufen. Gegenüber einer der Präsidentschaftskandidaten schreien diese sogenannten Moderaten Mörder, Mörder und erklären in einem großen medialen Hype, dass er bei den Massenhinrichtungen 88, 89 Assistent der verantwortlichen Staatsanwaltschaft war. Natürlich verschweigen sie, dass der Justizminister ihrer eigenen Regierung, Pur Mohammadi, einer der 3 Entscheidungsträger im Hinrichtungskomitee war und eine viel größere Verantwortung in den Hinrichtungen trägt. Und was das heute betrifft, sitzen Mitglieder der Arbeiterbewegung immer noch in den Gefängnissen, werden politische Gegner immer noch verfolgt und jeder emanzipatorische Protest niedergeschlagen. Syrien und seine Menschen werden zugunsten der Interessen der iranischen Regierung ausgenutzt und dienen als Paradebeispiel, wie ein sicherer Iran nicht aussehen soll. Es wird kontinuierlich auf die beispiellose Sicherheit innerhalb des Iran hingewiesen und der Iran als sicherstes Land in der Region gepriesen. Dieser Sicherheitsdiskurs wird genutzt, um das politische System zu legitimieren und die Regierung Rouhanis als Retter der Nation zu feiern. Afghanische Geflüchtete, die bisher am Rande der Gesellschaft gelebt haben und unterdrückt werden, und deren Arbeitskraft ausgebeutet wird, werden für den Syrienkrieg rekrutiert. Ihnen wird Aufenthaltsrecht versprochen. Afghanistan, Syrien, Palästina, Kurdistan sind zu den Gräbern des Kapitalismus, des Chauvinismus und der Identitätspolitik geworden. Trotz aller Repressionen versuchen Arbeiter, sich zu organisieren und gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. Die Worte des Arbeiteraktivisten Jafar Azimzadeh klingen uns in den Ohren, wenn er aus seinem Gefängnisurlaub kurz nach seinem Hungerstreik Arbeiterinnen zur Selbstorganisation aufruft und erklärt, dass Arbeiterinnen sich nur selbst aus ihrer Unterdrückung befreien können. Wir von Street Roots stehen in Solidarität mit der Arbeiterbewegung im Iran und weltweit. Leider, und da müssen wir auch etwas selbstkritisch sein, hat sich der 1. Mai in Deutschland zu einer Kalenderaktion entwickelt. Jedes Jahr am 1. Mai gehen wir auf die Straße, wobei dieser Akt mit der Arbeiterklasse in Deutschland kaum verwoben ist. Es ist unsere Aufgabe, uns zu fragen, was wir außerhalb dieser Kalenderaktionen politisch bewirken können und wie wir dem 1. Mai neue Bedeutung verleihen können. Wir freuen uns, dass wir auf diesem Weg nicht alleine sind und der internationalistische Block und unsere palästinensischen Genossinnen eine Plattform bilden, in der wir miteinander arbeiten und diskutieren können. Vielen Dank.